Kickern tiefer, Punch verführt bis in einmal. Wie monaristisch mit Sidechain-Pump. Dunkle Flächen mit Riebe für Weite. Weicher Sorten, Filter-Cutter. Langsam öffnen, Imbo frei mit Highpass-Filter und Delay. Sirene langsam ausfaden im Stereo-Panorama wandern lassen. Ab hier beginnt es angehen. Echo in der Nacht, Stimmen ohne Ruhe. Josh und Josi, niemand hört zu. Station 39, wir bleiben allein. Im Schatten der Stadt, im endlosen Sein. Keiner vertraut.